Ja, hi und herzlich willkommen zu einem neuen Twitch FM Podcast. Was geht ab, Freunde? Wie geht's euch? Ja, wir waren lange nicht am Start und lange nicht aktiv. Und jetzt auch direkt in neuer Besetzung hier. Ich bin nicht alleine. Ich habe natürlich heute auch wieder einen der Member der Twitch FM Community mit am Start. Und ich würde sagen, stell dich einfach mal selber kurz vor, oder? Ja, moin. Ich bin Basti, aka Koja. Bin jetzt seit einem Jahr in der Twitch FM Community, bin Vertrauensmember hier und hab richtig Bock, wa? Nice. Ja, Twitch FM Community, schaut doch einfach mal auf Twitch oder auf unserem Teamspeak vorbei, ts.twitchfm.de, wenn ihr Bock habt, einfach mal mit uns ein bisschen zu quatschen, Leute. Ja, um da ein bisschen mehr zu erfahren, was wir genau machen und wer wir sind, kommt doch einfach da vorbei. Heute haben wir uns ein kleines Thema sogar ausgesucht, was wir ein bisschen anfangen wollen, womit wir ein bisschen drüber quatschen wollen, ne? Der Basti und ich sind beide inzwischen erwachsen, in Anführungszeichen, so. Ich wollte gerade sagen, in Anführungszeichen. Also, zumindest laut dem Gesetz sind wir erwachsen. Und wir wollen einfach einen kleinen Podcast machen zum Thema Erwachsenwerden. Nebenbei sind wir übrigens auch gerade live auf Twitch. Heißt, falls wir irgendwann mal ein paar Kommentare aus dem Chat vorlesen oder ein bisschen was zum Chat sagen, bitten wir da um Verzeihung. Und ja, will ich einfach mal sagen, Basti, wie alt bist du? Ich werde dieses Jahr im Juli 25. Du wirst 25? Ja. Gut, ich bin 22, damit sind wir beide auf jeden Fall in allen Ländern auf der Welt volljährig. Ja. So viel dazu. Willst du sagen? Ich auch schon wahrnehmen in Amerika. Ich war halt auch schon in Amerika und mit 22. Und? War aber mit Kollegen. Digi, du musst im Teamspeak kurz, dein Mic ein bisschen runterpegeln, also deine Aufnahme ein bisschen runterpegeln. Du wirst halt nicht aufgenommen. Grade, ach, aber ehrlich? Ja, ich habe dein Mic ja gerade ein bisschen leiser gestellt. Ach so, ja, warte kurz. Optionen. Einfach ein bisschen runterschrauben, keine Ahnung. Mach irgendwie 10 Dezibel weiter nach unten, dass du aufgenommen wirst. Besser jetzt? Ich weiß nicht. Ich denke, das wird besser sein. Okay. Auf jeden Fall waren die erst 20. Ja. Und wir wollten zum Beispiel, wir waren halt in Las Vegas und in L.A. Und wir, die halt schon über 21 waren oder 21 waren, durften halt sowas irgendwie in Casinos rein. Unsere Kollegen nicht, und da mussten wir ganz, ganz häufig viel zurückstecken, wo ich mir denke, warum ist das in Amerika zum Beispiel so? Erst mit 21. Dafür mit Autofahren schon mit 16 alleine. Digga, ich find's halt, in Amerika finde ich es halt krass, dass du auch Alkohol und so halt erst komplett mit 21 bekommst. Ja, auch Bier, ne? Ja, ja, eben. Wenn du hier aus Deutschland kommst mit 16, ja, geil, erstes Bier so, aber. Ja, ich weiß genau, was du meinst, Bruder, ich weiß genau, was du meinst. Ja. Würdest du sagen, du bist erwachsen, also fühlst du dich erwachsen? Nein. Also, ich fühle mich wie ein junger Erwachsener, aber nicht erwachsen. Also, ich habe irgendwo, und das hat, glaube ich, jeder in meinem Alter, oder fast jeder in meinem Alter, finde ich. Also, ich habe noch nie jemand anderes kennengelernt, die noch sehr kindliche Züge haben, sage ich mal. Also, zwischendurch so Phasen. Ach, Bruder, wem erzählst du das? Ich wollte gerade sagen, gerade uns beiden braucht man das, glaube ich, nicht erzählen. Digga, ich glaube, ich kann der kindlichste Spaß sein, den es auf der ganzen Welt gibt, so, aber. Ich sag nur Community Meetings. Echt so. Und das ist Fakt. Ja, aber ich glaube, so, also jetzt hört sich dumm an, ich glaube, diese kindliche Ader werde ich immer so ein bisschen für mich behalten. Aber, also ich zum Beispiel würde sagen, ja, ich bin erwachsen, so, ja, ich wohne quasi nicht mehr irgendwie zu Hause. Für mich war wieder der Auszug bei meiner Mom, war so der Punkt, wo ich dachte so, okay, fuck, jetzt geht der Ernst des Lebens los, weißt du? So, das war irgendwie so, ist so, yo. Ich finde, das war so ein Punkt, wo ich mir dachte so, yo, jetzt bin ich erwachsen. Ein zweiter Punkt war tatsächlich meine erste Steuererklärung. Ein dritter Punkt war meine Gewerbeanmeldung. Ein vierter Punkt, weiß ich nicht mehr. Du musstest echt Gewerbe anmelden? Ja. Uff. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Da können wir gerne mal drüber anders quatschen, an einem anderen Podcast oder einem Stream oder whatever. Also wenn euch das Thema interessiert, dann gerne auch mal einfach mal so ein bisschen in Stream kommen oder ähnliches, ne? Boah, ich bewerbe hier so meinen eigenen Stream, ne? Das ist unglaublich. Vor allem, ich sag immer, kommt in Stream, aber ich sag nicht einmal, wie mein Nutzername auf Twitch ist. Ja, läuft bei dir, Kai. Definitiv. Gerne, kommt gerne vorbei. twitch.tv/Kai_Deimos. Ja, aktuell stream ich fast täglich. Okay, so viel dazu. Was ist so der Punkt, wo du sagen würdest, ab wann ist man erwachsen? Oder? Definitiv noch nicht mit 18 und auch definitiv noch nicht mit 20. Natürlich gibt's Leute, finde ich, die sich vom Benehmen her, vom Verhalten her oder weil sie eine eigene Firma aufgemacht haben, gibt's ja auch schon mit 18 Leute, die erwachsener sind wie manch anderer, aber die sind trotzdem noch nicht erwachsen. Also ich musste das ja auch feststellen, da ich ja auch bei meiner Mutter ausgezogen bin. Wo ich jetzt aber sozusagen wieder zurückgezogen bin. Weil das Erwachsenenleben, ich sag mal, mich sehr in Anspruch genommen hat und ich das nicht geschafft habe. Das ist Fakt. So, und ich glaube nicht, dass man mit 18 schon erwachsen ist. Das ist meine Meinung. Und was würdest du sagen, was ist so der Punkt, wo man sagen kann, yo, jetzt ist man erwachsen? Also das ist so der Punkt, wo du jetzt sagst, yo, jetzt ist man erwachsen. Der richtige Punkt, glaube ich, ist, wenn man das erste Mal Kinder bekommt, bin ich ehrlich, weil... Digga, dann sind die ganzen Teenie-Müller alle schon mit 15, 16 erwachsen. Ja, weil du dich aber um ein Leben kümmern musst, überleg mal. Und dafür muss man, finde ich, erwachsen sein, das ist Fakt. Ja, wenn du es vernünftig machen willst, musst du erwachsen sein, ja. Ich stimme dir zu. Ich glaube tatsächlich, so wenn du selber quasi komplett auf eigenen Füßen stehst, das ist meistens so der Punkt, wenn man alleine wohnt, seine Ausbildung fertig hat und einen Arbeitsvertrag hat, arbeitet, selbstständig ist, whatever, und so komplett das eigene Ding hat. Weißt du, was ich meine? Du hast eigentlich alles einzelne eigene Verträge, du hängst bei nichts mehr bei Mutti oder Fadi mit drin. Das ist der Punkt, wo du sagen kannst, so, jetzt ist vorbei, jetzt bin ich erwachsen. Ich zum Beispiel krieg immer noch Unterstützung von meiner Mom. Wer kriegt das nicht? Also, so hört sich dumm an, in unserem Alter kriegt das, glaube ich, fast jeder. Sei es auf finanzieller Ebene, sei es auf einer Ebene, Mama, du, Hammer, ich hab da das und das, was muss ich denn da machen? So, oder Ende des Monats, ich habe nichts mehr zu essen im Kühlschrank. Nee, das hatte ich noch nie. Also das war doch, wirklich. Das hatte ich schon. Das hatte ich bei meiner Mutter zum Beispiel noch nie. Es ist eher so, Mama, ich habe da wieder Post von vom Finanzamt. Mama. Aber okay, meine Mutter ist Steuerberaterin, deswegen ist sie dafür tatsächlich zuständig bei mir und wird es wahrscheinlich immer bleiben. Ja, gut, das ist dann nochmal was komplett anderes. Keine Ahnung. Es gibt halt echt immer Post, weißt du, wo du denkst, so, okay, was mache ich jetzt damit? Ja, das hatte ich jetzt ganz viel, wenn ich das mal so öffentlich sagen darf, mit meiner Gerichtspost. Da hat meine Mutter mir ganz viel geholfen. Ja. So. Ja. Ich damals einen Betreuer hatte, das ist einfach so, hat zwischendurch immer noch meine Mutter mir geholfen. Was, ich weiß eigentlich, ich habe jetzt schon wieder ein anderes Thema im Kopf, worüber wir auch reden könnten. Okay. Aber ich glaube, wir fangen erstmal an, nochmal damit weiter. Bruder, dreht bei mir so hart, ne? Und wir kommen so ab. Ne? Ey, und oh, Junge, Digga, dieses ganze Podcast-Game, das. Bruder, und wenn wir jetzt hier 2 Stunden im Podcast aufnehmen, ja, wen juckt's? Wir müssen unter 2 Stunden bleiben. Ich darf nur 2 Stunden im Monat hochladen, kostenlos. Im Monat? Ja, im Monat ist das immer. Aber es ist halt. Und wie viel kostet das sonst? Das 10-Stunden-Paket kostet, glaube ich, einen Zehner. Okay, das geht aber. Das sind halt 10 Stunden. Das sind halt 10 Stunden im Monat, die man hochladen kann. Das kostet einen Zehner. Deswegen wird aktuell auch erstmal für alle, die jetzt das hören, ich weiß, der Podcast hat sogar ein paar Hörer damals gehabt. Hoffentlich hört uns jetzt der ein oder andere auch noch wieder, Leute. Gerne könnt ihr mir irgendwo schreiben. Ja, Kai Deimos, eigentlich bin ich auf allen Social-Media-Plattformen vertreten irgendwie. Mal, dass ihr den Podcast gehört habt und so und mir gerne mal eine konstruktive Kritik dalassen oder mal ein Feedback dazu dalassen. Und das würde mich auf jeden Fall freuen und ich glaube, den Basti wird das freuen, wenn ich es ihm auch erzähle, dass da jemand geschrieben hat. Natürlich. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Erwachsen werden, erwachsen sein, okay. Gerichtspost hast du erzählt. Ja, ja, genau. Okay, ja, klar. So Amtssprache und so, das sind immer, da fragt man immer nochmal Mutter, Vater, Mama, Papa, was ist jetzt damit? Aber auch so Abrechnung, Arbeitsverträge und so ein Scheiß, ne, lasse ich auch von meiner Mutter nochmal lesen. Natürlich. Bevor ich da irgendwas unterschreibe, weißt du? Aber ich bin auch zum Beispiel jemand, ich so, Mama, ich weiß nicht, was ich kochen soll. Okay, da muss ich dir eine Story erzählen. In der zweiten Woche, oder dritten Woche, wollte ich mir alleine Rührei machen und hab meine Mutter angerufen, Mama, wie geht ein Rührei? Bruder. So, ne? Ja. War dann halt schon ein bisschen peinlich. Aber ich sehe das so, dafür ist meine Mutter da. Ja, ich denke mir das auch so. Ich rufe meine Mutter jedes Mal an, wenn ich Lasagne machen will, weil ich jedes Mal vergesse, wie ich die Bechamelsoße selber mache. Ja gut, Bechamelsoße ist normal. Also quasi eine Mehlschütze, ne, im Endeffekt. Aber ja, ich krieg das irgendwie, ich krieg das nie geschissen. Kiff, was geht? Das mach selbst ich noch für dich. Wir sind in der Aufnahme, by the way, falls ich irgendwann mal nicht auf den Chat reagiere. Aber das machst du selbst noch, war das jetzt auf Essen und so bezogen. Aber wir sind nicht alleine. Kiff ist auch ein erwachsener Mensch. 93 würde ich sagen, bist du geboren. Gehe ich mal von aus. Oh, 2 Jahre älter als ich. Ne? Und auch er ruft noch bei Mama an. So, Leute, ja, gerne auch da warum mal. Warum nicht? Gerne dazu auch mal sagen. Ey, ohne Scheiß. Aber hört sich dumm an. Kannst du, würdest du sagen, du könntest inzwischen teilweise so gut kochen wie deine Mama? Keiner kann so gut kochen wie Mutter oder Oma. Keiner, ne? Ja, ist echt so. Es gibt also natürlich, wenn du nach dem Rezept gehst, aber es gibt immer was an diesem Rezept, was Oma oder Mama frei Schnauze macht. Ist halt echt so. So, ja. Ja, dann schmecke ich das noch ein bisschen ab. Und dann guckst du dir zu, wie es abschmeckt. Und dann kommen da einfach, zack, noch Salzmassen rein, Pfeffer kommt rein, noch Chili. So, und wenn ich die Salzmassen da reinmache, habe ich es immer versalzt. Ich auch. Es ist immer so. Jedes Mal, Bruder. Aber ganz ehrlich, bist du jemand, der nach Rezept kocht oder bist du jemand, der frei Schnauze kocht? Also, ich bin eigentlich eher einer, der nach Rezept kocht, aber es gibt auch einfach Sachen, die ich so nach frei Schnauze koche. Ich bin halt jemand, wenn man nach Rezept, solange man nach Rezept kocht, ist man nicht erwachsen gefühlt, oder? Ist ich glaube, man hat so immer seine paar Rezepte, die du einfach frei Schnauze kannst. So, ich habe zum Beispiel einen Curry, einfach mit Reis und Hähnchen und Paprika, Tomaten und so, das mache ich halt immer frei Schnauze. Ja, da brauch ich kein Rezept. Wenn du es kannst, dann kannst du es, aber. Nö, und eine Lasagne brauche ich auch kein Rezept für. So. Naja. Außer für die Bechamelsoße. Die kann ich inzwischen aber auch. Ist auch nicht so schwer, ne? Butter, Mehl umrühren und dann Milch drüber und ein bisschen mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss würzen. So, dann bist du. Kannst du Mayo selber machen? Nee, aber Ketchup. Lol, okay, das kann ich nicht. Er kann einfach Ketchup. Uff. Mayo habe ich, also ich hab Mayo einfach noch nie gemacht, aber ja. Er macht einfach Ketchup selber. Ey, aber wenn man keinen Bock auf Kochen hat, sagt der Kief gerade, ich bestell einfach. Ist aber echt teuer hier. Ja, gut, ne? Aber das ist eine preisliche Frage, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, ich hab gestern Essen bestellt, wir haben noch Reste und ich habe heute den Move gemacht, also das aufwendigste Kochen, was man machen kann, ist, du fährst zu Ikea, holst dir da das Party-Hotdog-Paket, schmeißt die Würstchen in den Topf und die Brötchen in den Backofen. Also Leute, wenn jemand zum Essen vorbeikommen will, ich habe noch ungefähr 15 oder 20 Hotdogs hier, die gegessen werden müssen. Wow, Kai, ernsthaft jetzt? Ja! Pizza kostet halt easy 20. Ach, du wohnst in der Schweiz, Schweizer Franken, okay? Krass. Uff, okay, das ist teuer. Ja, ich hatte mit Ramon Schlamon 5 mal vor einem Jahr oder so einen Schweiz über das Deutschland-Podcast aufgenommen. Das Ding ist, der immer noch nicht online ist. Den werde ich auch niemals hochladen. Weil ich da einfach, warum? Weil ich Scheiße erzählt hab. Ich hab so viel Müll gelabert in diesem Podcast. Ich hab mir das nachher mal so angeguckt und mal ein bisschen recherchiert. Und ich hab einfach so viele Facts falsch erzählt, Digga. Uff, Kai, ernsthaft? Ja. Oh nein. So, wir haben uns über Blitzersachen und sowas alles unterhalten. Und ich meinte da so, ja, du hast halt immer eine 10% Toleranz. Was für ein Bullshit, Bruder. Was für ein Bullshit. Ich glaube, du hast 3% oder, also es gibt eine ganz geringe 7 km/h. Nee, das sind auch nicht fix 7 km/h. Oder 8 km/h, irgendwie so. Ich ganz wenig nur ist die Toleranzgrenze eigentlich, aber ich weiß es nicht. Ich bin mir sicher bei 8 km/h oder so. Nee, wie gesagt, ich bin mir sicher, dass es weniger ist, aber egal. Ich hab's damals nachgeguckt, ich weiß es aber jetzt schon nicht mehr. Ja. Sag mal, was sieht man bei dir im Stream eigentlich gerade? Im Stream sieht man bei mir gerade meine Cam. Ja. Man hört ein bisschen Musik im Hintergrund und man sieht den Chat. Ah, okay. Sehr gut. Also man sieht meine Cam und den Chat und ein bisschen halt Musik, halt so das Typische, ne? Ich bin mir nicht sicher, dass wenn ich jetzt den Stream aufmache, ob da nicht mein Internet abschmiert. Kiff schreibt gerade, sind 3%. Dankeschön, Kiff. Aber weißt du, und wenn ich bei solchen Sachen halt wirklich falsch bin. Jetzt rechne aber mal bei 3%, wenn du 20 km/h zu schnell fährst. Ja, nein, es geht ja um die normal erlaubte Geschwindigkeit. Wenn zum Beispiel 30 erlaubt sind, sind 3%. Fuck. Okay, wir gehen anders. Sind 100 km/h erlaubt, sind 3% 3 km/h. Heißt, du darfst rein theoretisch 103 km/h fahren. Oh lol, ja gut. Also es sind nicht viel. Also musst du schon, um 8 km/h zu haben, schon einiges haben. Du bist schon mit 260 unterwegs. Ja, läuft. Basti, ich weiß ja nicht, was so dein normales Tempo ist in der 100er-Zone. Na, 300, Bruder. Da muss ich absolut los. Ich glaube, es geht, ich weiß immer auch nicht, ob es um die gefahrene oder um die erlaubte Geschwindigkeit geht. Also quasi, ob die von der Gefahren immer 3% abziehen oder von der Erlaubten. Was ich ja gerade dir erzählt habe, wäre von der Gefahren. Aber wie gesagt, ja, auch das weiß ich nicht. Aber eigentlich würde es Sinn machen von der Gefahren, aber von der Erlaubten. Nee, von der Erlaubten würde mehr Sinn machen. Aber kein Plan. Ich weiß es nicht. Es macht beides Sinn für mich gerade. Okay, aber zurück zum Thema Erwachsen werden, Erwachsen sein und Mutti. So, gibt es ein Gericht, wo du sagen würdest, das kann niemand so gut wie meine Mama? Ein Gericht. Boah, da muss ich jetzt gerade mal ganz stark überlegen. Ja, und zwar mein Lieblingsgericht. Mein Lieblingsgericht ist Kartoffelpüree mit Spinat und Fischstäbchen. Echt jetzt? Ja, und den Kartoffelpüree. Also ich krieg ihn nach 4 Jahren Versuch nie so hin wie meine Mutter. Digga, Kartoffelpüree ist auch verdammt ohne Scheiß. Ich krieg auch immer noch kein vernünftiges Kartoffelpüree und es hört sich dumm an, aber ich krieg auch nicht mal vernünftige Bratkartoffeln hin. Die schmecken mir einfach nicht. Das Ding ist, alle anderen sagen, die Bratkartoffeln, die ich mache, sind okay. Weißt du? Die jemals von mir gegessen haben. Das Ding ist, selbst wenn ich im Restaurant Bratkartoffeln esse, sage ich immer, die sind nicht gut. Ich habe ein einziges Mal in meinem Leben in einem Restaurant geile Bratkartoffeln gehabt. Und ich habe noch nie so geile Bratkartoffeln wieder gegessen. Und ich weiß nicht, warum und was er da gemacht hat. Ich liebe, habe sie auf jeden Fall geliebt. Und jetzt hat der Koch gewechselt und jetzt kriege ich diese geilen Bratkartoffeln auch da nicht mehr. Ja, dann musst du fragen, wohin der Koch gewechselt hat. Der ist ins Ausland. Ja, also ich glaube, wenn du geblitzt wirst von der Geschwindigkeit, die du gefahren bist, 3% abgezogen, und sagt Kiff gerade im Chat. Perfekt. Gut zu wissen. Das stimmt, das ist echt gut zu wissen. Ja. Also wenn du 260 gefahren bist, werden dir tatsächlich 8 km/h abgezogen. Das ist aber bei 160 km/h so schnell, ne, wenn 100 erlaubt sind, kein großer Unterschied. Nein, definitiv nicht. Nicht so. Nach dem neuen Gesetzbuch. Da bist du so oder so, dein Lappen so hat voll los. Yep. Hast du eigentlich einen Führerschein? Nein. Das war zum Beispiel auch noch ein Moment, um auf unser Thema Erwachsenwerden zurückzukommen, wo ich mich erwachsener gefühlt habe nach. Weil ich den erwachsener gefühlt oder? Gefühlt. Ich glaube, erwachsen sein ist nicht so ein gewissen das und das muss sein, dass du erwachsen bist, sondern ich glaube, das ist ein Gefühl. Weißt du, ich meine? So, ich bin voll selbstständig, ich mache das alles aus meinem Sinn heraus, ich bin erwachsen, so, yo. Ja, ich weiß, wie du das meinst. Und ich verstehe auch, wie du das meinst. Und dieses Gefühl, langsam erwachsener zu werden, beginnt meiner Meinung nach mit dem 18. Geburtstag. Es beginnt. So, Führerschein ist ein Thema, was dabei mit rein. Ich finde, das, also, wo du erwachsener wirst, ist Anfang der Ausbildung. Das kann aber auch schon mit 16, 17 sein. Ja, okay. Meiner Meinung nach. Ja, okay. Bei mir persönlich war halt mit 18. Geburtstag war so das erste Ereignis. Natürlich, aber ja. Aber ich war zu dem Zeitpunkt halt auch Schüler, weißt du, ich war noch in der Schule, ich habe noch zu Hause gewohnt. Das ist das Problem. So, ich war halt ein bisschen, was das angeht, ich habe halt in den letzten 4 Jahren ultra mich verändert. Ich bin halt vor einem Jahr ist ausgezogen, hab vor anderthalb Jahren meinen Lappen gemacht. Oh, mein Führerschein, das muss ich in einem Podcast eigentlich auch noch mal irgendwann erzählen, wie das war, Alter. Uff, Alter. Uff, Dicker. Kleiner Spoiler nur dazu, ich habe für meinen Führerschein fucking 4 Jahre, nee, ja doch 4 Jahre gebraucht. Ehrlich jetzt? Ja. Yep. Aber ich glaube, das ist ein eigener Podcast. Das werde ich irgendwann mal als kleines Gimmick, wenn wir eine gewisse Followerzahl oder so erreicht haben, mal einfach hochladen. Keine Ahnung, wenn wir die 300 gemacht haben. Wir haben, glaube ich, gerade 190 oder so. Wir fangen ja nicht wieder bei null an. Wir haben ja vor anderthalb Jahren oder so schon mal den Twitch FM Podcast gestartet, haben 6 Folgen aufgenommen und dann einfach wieder offline gegangen. Warum? Weil keiner Bock hatte aufzunehmen. Ja, ihr seid alles Spastis. Und so viel dazu, ne? So, aber irgendwie, wenn man so selber auch anfängt, so ein bisschen seine eigene Wohnung zu haben, so ein bisschen Heimwerker-Sachen machen, so, da fühle ich mich schon immer erwachsen. Und da reicht's, wenn ich ein fucking Bild an die Wand hau. Ich fühle mich dann richtig erwachsen und richtig männlich. No joke. Vor allem dieses männlich dazu, Bro, Alter. Hast du dich vorher nicht männlich gefühlt? Doch, aber ich fühle mich dabei richtig gut. Ja, so richtig so jammern, Alter. Ist noch mal was anderes, ja, so jammern, ich bin jetzt ein richtig krasser Typ gerade. So ein bisschen ist das, weißt du, wie ich meine? So, ja, und das ist, da reicht's, wenn ich ein Bild an die Wand hänge. So, Digga, ich bin Pädagoge, weißt du? Basti. Was hat das damit zu tun? Okay, Basti, wie viel Pädagogen braucht man, um eine Glühbirne auszutauschen? Keine Ahnung. 5. 4, die das Haus drehen und einen, der festhält. Ich finde, dieser Spruch sagt so viel über die handwerklichen Qualitäten von Pädagogen aus. Na gut. Und auch über meine persönlichen handwerklichen Qualitäten. Also ich schaff's, IKEA-Anleitung, einen Pax-Kleiderschrank aufzubauen. Mit Hilfe. Alleine würde ich da absolut verzweifeln, glaube ich. Aber einfach, weil ein Packskleiderschrank alleine aufbauen, ist verdammt nochmal schwierig. Weil so eine 2-Meter-Wand dann mal gerade richtig halten und dann schraubst du rein oder so. Unmöglich, Alter. Unmöglich. Das hat noch nie im Leben einer geschafft. Okay, okay, ich korrigiere mich. Für mich ist das unmöglich. Also was die Schubladen und so, das kriege ich alles hin. Oder so ein Kallax-Regale. Kallax-Regale sind eh das Geilste zum Aufbauen. Fühle ich mich immer richtig gut. Das ist so dieses Gefühl, du hast jetzt was selber geschaffen. Oder dieses Gefühl, in der Wohnung zum Beispiel, das ist jetzt meins. Das ist nicht irgendwie... Meine Mutter kann mir nicht sagen, ja, du wohnst hier nur, das ist meins. Nein, das ist jetzt quasi meins. Ja, ja, und das war zum Beispiel im Moment, dass der Auszug damals, wo ich mich gefühlt habe, wie als ob ich erwachsen bin, weil ich halt nicht mehr bei Mama, ich konnte alles selber entscheiden, ob es Geldsachen waren, ob es keine Ahnung was waren, ob es jetzt immer gute Entscheidungen waren, das sei mal dahingestellt, das gebe ich auch zu. Boah, ja, Mann. Aber sonst bin ich ganz ehrlich, das war so ein Gefühl, geil. Ich weiß genau, was du meinst, Bruder. Ich weiß genau, was du gerade meinst mit dem Feeling. Bruder, ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Ich kann nur sagen, ich weiß genau, was du fühlst, Alter, was das mal angeht. So alleine zu wohnen, ne? Du machst so viele Scheißentscheidungen, ja. Und ein paar gute. Aber die gehören zum Leben dazu. Und ein paar wirklich gute und... Wie gesagt, die allein die Macht zu entscheiden ist da was. Genau. Sam Su... Sam Sewell, danke, moin, was geht? Wie geht's dir? Und es ist aber einfach so, jetzt mal ganz im Ernst, Scheißentscheidungen gehören dazu, das ist Fakt. Aber natürlich, manche Menschen entscheiden sich in dem Sinne falsch, dass sie dann ihr ganzes Leben verkacken. Ja, natürlich, du kannst. So, ob es jetzt nur die Entscheidung ist, ey, spritze ich mir das Zeug jetzt oder nicht? Das ist jetzt übertrieben, das Beispiel, aber es ist so. Ich wollte jetzt gerade sagen, ich glaube, ich hätte jetzt gesagt, so quasi greife ich jetzt zur Flasche oder so, wäre mein Beispiel gewesen, oder unterschreibe ich jetzt den und den Vertrag oder so, ne? Ich ja, find, aber guck mal, zum Beispiel, das beste Beispiel ist einfach so, es gibt einmal das Beispiel, den Fehler zu machen, spritze ich mir das Zeug jetzt oder nicht, ne? Oder ob ich mir von 500 Euro, was ich bekomme, und ich wohne alleine, eine 400 Euro Playstation kaufe und dann Rest des Monats nur noch 100 Euro habe, das ist auch eine Scheißentscheidung, aber eine Entscheidung, die vielleicht nicht so wichtig ist für dein Leben. Bruder, jetzt mal ernsthaft. Ich sag's mal so, 100 Euro Essen im Monat komme ich nicht mit hin. Doch, könnte ich mit hinkommen, dann wird's halt nur Toast und Wasser, mal kein Energy hier oder kein Schnitzel da. Aber dann, das würde ich hinbekommen. So ist es nicht. Es wird zwar sehr knapp werden, aber ich würde es hinbekommen. Das ist einfach so. Oh Mann, ey. Ja, aber im Endeffekt quasi, ne, die eigenen Entscheidungen treffen ist ebenfalls, wie, ne, auch ein Punkt, was ich gerade eben sagte, der auch so ein bisschen dazu beiträgt, sich erwachsener zu fühlen. Ne, du hast quasi ein Eigentum, ist so ein Punkt, du hast das gewisse Alter, du wohnst alleine, nicht mehr Mama, ich brauche jetzt Hilfe, Mama, Mama, Mama, sondern wirklich mal, du musst deine Entscheidung selber treffen und selber auch die Verantwortung dafür zu übernehmen. So, ne, das ist so ein bisschen dieses Yo, jetzt wird man langsam erwachsen. Und Sam Sewell, das ist jetzt Sam, ich nenne jetzt einfach Sam, weil ich den Rest einfach nicht ausgesprochen bekomme. Mir geht es gut, und er fragt, um was es hier geht, um Heroin. Nein, eigentlich geht es ums Thema Erwachsenwerden. Nein. Und eigentlich haben wir gerade die Frage gehabt, so ein bisschen, wie wir uns ein bisschen erwachsener fühlen und was sind so Punkte, warum direkt, man sich erwachsener fühlt. Direkt Thema Heroin, Bruder. War so ein bisschen drinne. Ja, das hast du gerade reingeworfen, das Thema Heroin. Es muss doch nicht mal mehr Heroin sein, was man sich spritzt. Ah, okay, hast recht, stimmt. Mann! Nicht direkt Frankfurter Frühstück. Nur 100 dafür essen habe ich nach 5 Tagen. Bruder, ich habe vor 5 Tagen Gehalt bekommen und ich glaube, was ich jetzt schon ausgegeben habe von diesem Gehalt, ist schon wieder eine Menge. Bruder, jetzt muss man aber auch dazu sagen, was hast du denn dieses Jahr auch alles, oder dieses Jahr vor allem, diesen Monat auch alles gespendet? Jetzt sag das doch mal. Ich habe diesen Monat knapp 500 Euro gespendet, ja. So. Ich habe diesen Monat 95 habe ich bezahlt für deinen Monitor, den ich dir bestellt habe. Und ich habe Leon heute 400 Euro in die Hand gedrückt. Deswegen, gib mal Kai alle im Chat ein Herzchen. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Das ist, ihr hört es dumm an, aber das ist quasi Geld, was ich eh sonst wahrscheinlich für dumme Scheiße ausgegeben hätte. So, ja, aber es wäre deine und, dumme Scheiße. Da ja, wären wir wieder. Ja, weil, überleg mal, jetzt mal ganz im Ernst. Du hast Freunde, oder eine Community, so wie wir, ne? Ja. Und es gibt 1-2 Leute in dieser Community, die halt nicht viel Geld haben, die halt keinen Bildschirm haben und immer auf den Fernseher gucken, spielen müssen, wie auch immer. So wie jetzt mich und den anderen Namen sage ich jetzt mal nicht, ich weiß es halt nicht. Ich habe Leons Namen gerade schon gesagt. Ja, gut, okay, ich habe nichts gesagt. So, und du verdienst halt ein bisschen mehr. Jetzt musst du abwägen, kaufe ich mir 5 Steaks mehr und spende dieses Zeug nicht, oder spende ich das Zeug und verzichte auf meine Steaks? Jetzt mal ganz im Ernst. Die hört sich dumm an. Hört sich andere dumm an. Leute hätten aber sich für die Steaks entschieden. Ja, natürlich. Aber das wären mir wahrscheinlich keine Steaks gewesen. Das wäre wahrscheinlich gewesen so, hört sich dumm an, das wäre wahrscheinlich in Twitch-Subs, die ich vergiftet hätte oder irgendeine Scheiße gewesen. Es wäre im Endeffekt bei irgendwelchen anderen Menschen gelandet für nichts und wieder nichts. Aber du weißt, wie ich das meine, oder? Ja, ja, klar, ich weiß, was du meinst. Und ich weiß, dass andere sich dafür anders entschieden hätten, weißt du? Ich gebe so viel Geld ab, dass ich mich selber, was meinen Lebensstil angeht, nicht einschränken muss. So, ich habe das Glück, dass ich seit ein paar Monaten mehr Geld verdiene, ja. Und das ist, bringt mich in eine Situation, dass ich meinen Lebensstil quasi so ein bisschen sogar steigern kann, obwohl ich das Geld einfach an Freunde quasi verschenke. Ja, nur das ist auch nicht selbstverständlich für diese Freunde zum Beispiel. Für mich war das nicht selbstverständlich. Also, dass du mir ein Bildschirm bestellst, ne? Ja, hört sich jetzt dumm so an, aber ich hätte jetzt allgemein in der Community gefragt, ey, yo, Leute, hat jemand einen alten Bildschirm, den er nicht mehr braucht, für einen Zehner zu verkaufen oder so? So. Und dann kommst du an, noch bevor ich diese Frage stellen kann, und bestellst einfach einen. Das ist nicht selbstverständlich, das ist Fakt. Man muss aber dazu sagen, kurz damit ihr das im Chat und nachvollziehen könnt, wie das jetzt war. Basti hat mir halt erzählt, so, yo, er hat Probleme mit dem Augen, weil er halt immer auf dem großen Fernseher zockt. Und am nächsten Morgen hat er quasi in der Gruppe geschrieben, Leute, ich bin jetzt erstmal offline, ich zock auf dem Fernseher und das kann zu chronischen Kopfschmerzen bei mir führen und es geht schon in die Richtung und Arzt meinte jetzt so ein bisschen, ich soll ein bisschen damit zurückfahren. Und ich so, schreibe Basti an, Basti, schick mir mal deine Adresse. Er schickt sie mir und fragt dann, wieso, und ich schick einfach nur noch als Antwort so quasi so, ihre Bestellung wurde aufgegeben, der und der Monitor ist jetzt auf dem Weg zu ihnen. So, frag gar nicht mehr nach, ist das okay, wenn ich das für dich mache oder so. Einfach nur, der ist jetzt auf dem Weg zu dir, Basti. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was für Gefühle da in mir einfach hochgekommen sind. Und das ist Fakt, weil das ist nicht selbstverständlich. Und ich habe sogar Zoe drauf angesprochen, wie du auf die Idee gekommen bist. Und nicht mal mehr sie konnte mir das irgendwie erklären. Aber auch sie wusste davon nichts. Sie hat mich gefragt, was machst du? Und ich so, ja, ich habe gerade Basti einen Monitor bestellt. So, aber das ist eine Entscheidung, die treffe ich. Und ich würde zum Beispiel sowas würde ich nicht machen, wenn das für die Leute selbstverständlich ist. So, es kommt dann darauf an, mache ich mir ein gutes Gefühl, indem ich einem anderen Menschen eine Freude mache, indem ich demjenigen, der mal nicht so viel hat, um was Gutes tue. So, meine Twitch-Donation-Goals zum Beispiel sind hauptsächlich für andere Menschen. So, ich habe Alex schon Headset finanziert darüber. Ehrlich jetzt? Ja, ich habe Alex schon Headset finanziert. Auch das wusste ich zum Beispiel nicht. Ich habe, wir bin jetzt gerade dabei, dass ich Marvin eine Webcam finanziere. Eigentlich gewesen, also jetzt für Leon. Und jetzt haben wir das für Leon gemacht, weil Leon, kurz dazu, dem ist der Junge, dem ich auch Geld geschenkt habe, der einfach extrem in Schulden geraten ist. Das sind über 3000 Euro insgesamt, die er in Schulden hat. Und da habe ich versucht, ihm quasi ein bisschen zu helfen momentan, dass der ein bisschen weniger Schulden hat und so. Aber da muss man jetzt zum Beispiel, das ist auch wieder ein Thema, also jetzt nichts gegen Leon, ne? Wirklich gar nichts. Ja, wo er, ja. Das ist aber, da muss man immer abwägen, und das hast du ja vorher, das haben wir ja im Community-Meeting mitbekommen, hat der die Schulden jetzt mal im Ernst selbst zu verantworten, oder kann er da was, also kann der da nichts für, weißt du, wie ich das meine? Nö, also hört sich dumm an, man kann einfach im Endeffekt sagen, Pech mit dem Arbeitgeber. Ja, genau. Pech mit Corona, aber auch Pech mit Familie und Familienkonstrukten. So, ja, das hatte ich ja mitbekommen. Bei dem Thema ist das ja auch was anderes, aber ich meine allgemein. Ja, und, eben klar. Weil es gibt auch Leute, die bestellen. Ja, klar. Und sagen sich, ach, der Staat, jetzt mal ganz im Ernst, was ist das denn bitteschön, dass jeder einfach so viel Schulden machen kann, dass man in die Insolvenz kommt und somit ist das Ding eigentlich fast durch. Ja, aber ich glaube, eine Insolvenz ist nicht so fein, ist nicht so geil, wie es ist, eine private Insolvenz. Nein, natürlich nicht. Also natürlich ganz ehrlich, Leute, wenn ihr eins verhindern könnt, dann eine private Insolvenz. Ja. Aber auch das ist, Erwachsenwerden hängt wieder ganz eng damit zusammen, ne? Du triffst halt deine eigene Entscheidung und du triffst auch mal fucking Scheißentscheidungen. Und dann auch einfach mal wirklich Hilfe zu haben, Unterstützung zu haben, ist nicht selbstverständlich, ja. Aber wie gesagt, du hast deine Entscheidung getroffen und das ist einfach ein Prozess des Erwachsenwerdens und das gehen, glaube ich, die meisten in unserem Alter machen das gerade durch. So, wir haben, sind uns alle, glaube ich, nicht sicher, was die richtigen Entscheidungen sind bei vielen. So, keine Ahnung. Ist es jetzt richtig, mir Nutella-Brötchen zu machen oder morgens einen Apfel zu essen? Ja, okay, wahrscheinlich wissen wir es schon, was besser wäre. Aber Digga, ich glaube, trotzdem greifen die meisten zum Nutella-Brötchen. Natürlich. So, weil es einfach geiler schmeckt. Ne? So, keine Ahnung, kaufe ich jetzt das Aldi-Fleisch oder esse ich lieber vegetarisch und kaufe einmal die Woche mir ein besseres Fleisch oder sowas, weißt du? Und glaube mir auch da. Ja, esse ich wieder vegetarisch 6 Tage die Woche und kaufe mir einmal die Woche dann gutes Fleisch, in Anführungszeichen. Ach so, so meinst du. Ne, so war das jetzt gemeint. Oder esse ich komplett vegetarisch. Und trotzdem essen die meisten Leute das Fleisch aus dem Supermarkt, sonst würde es da nicht so verkauft werden. Ja, obwohl ich zum Beispiel bin einfach einer, der tut's nicht, weil Antibiotika, das ist ja so mit Antibiotika zugepumpt. Und ja. Aber das ist, glaube ich, auch wieder so ein Podcast-Thema. Ja. Was man halt so einzeln bereden könnte. Ja. Einfach in der Schweiz arbeiten, da geht der Lohn voll, schreibt Kiff. Ja, Mann. Safe. Ihr könnt ja mal so, ohne Arbeitgeber zu nennen, ohne irgendwas, so ganz grobe Zahlen sagen, was ihr so verdient. Komm zu mir, ich hab Arbeit. Lol. Was ist denn bei dir, Sam? Was ist das denn bei dir für eine Firma, wo du Arbeit anbieten kannst? Das würde ich auch gerne mal wissen, gerade. So, bist du selbstständig und wenn ja, in welchem Bereich bist du selbstständig? Und wo? In welcher Region? Stimmt, Alter, wenn das jetzt deine Region ist und ein Bereich, der dir Spaß macht, so, Basti. Ja, direkt. Ich suche momentan Arbeit. Ist halt sehr schwer momentan. Ich will ja als. Was denn? Was ist das? Was denn? Ein Spengler. Ein Spengler? Fisch auch an dich, moin, was geht? Ein Spengler, was ist ein Spengler? Es tut mir leid, dass ich jetzt lache oder sonst was, aber das habe ich noch nie in meinem ganzen Leben. Ich auch nicht. Bruder. Ah, die machen Regenrinnen. Oh, nein, das ist ein Spengler. Aha. Gut zu wissen. Das ist so. Gut zu wissen. Moin auch an Krisch, was geht? Wie geht's dir? Alles gut bei dir? Für dich, falls man nicht auf den Chat eingehen sollte oder so, wir sind gerade am Podcast aufnehmen und quasi der Talk kommt auch auf Spotify und Co. online. Haha, jetzt habe ich deinen Namen erwähnt. Das macht eigentlich bei euch der Dachdecker. Ach krass, also ist das eine Ausbildung, die es eher woanders gibt, nur oder also nicht in Deutschland oder wo kommst du her? Wo wohnst du? Wollte ich gerade fragen, wo wohnst du? Ja, genau, wo, ja. Aber kommen wir mal zurück zu unserem kleinen Thema. Wir sind voll abgedriftet, Bruder. Ja. Ich glaube, auch ein Punkt, wo ich mich erwachsener gefühlt habe, war, als ich das erste Mal eine Rechnung im vierstelligen Bereich bezahlt habe. Im vierstelligen? Ja. Bruder, was für Rechnungen musst du bezahlen? Aktuell nicht so hohe. Aber ich habe mir zum Beispiel eine Küche gekauft. Also solche Sachen rede ich jetzt, ne? Aber als ich das erste Mal etwas gekauft habe, was vierstellig war. Im Endeffekt war es mein PC. aber das war so auch so ein Moment, so, Alter, ja, man gönnt sich. Man fühlt sich schon langsam erwachsener. Moin Kai, mein großer, mein Dennis, wie geht's dir? Frage in den Chat jetzt einmal noch für euch. Fühlt ihr euch erwachsen und wenn ja, warum? Oh, da bin ich jetzt mal gespannt drauf. Ja, ist. Da bin ich jetzt richtig gespannt drauf. Ist Zö anwesend. Zö ist anwesend, aber sie ist gerade nicht. Also sie ist gerade. Also sie sitzt da hinten, aber keine Ahnung, was sie macht. Also die sitzt in einem anderen Zimmer. Alter, man verdient in der Schweiz als Elektriker circa 5000 Franken. Holy shit, das sind wie viel Euro umgerechnet? Ich weiß nicht, das ist ungefähr gleich, ne? Bruder, das ist krass viel. Das ist echt. Stell dir mal vor, als Elektriker 5000 Euro zu verdienen. Wobei, Brutto oder Netto. Ich muss in die Schweiz. Man verdient in der Schweiz etwa genau viel bis mehr. So spielt bestimmt, ja. Über die Frage, fühlt ihr euch erwachsen? Und wenn ja, warum fühlt ihr euch erwachsen? Ist so die Frage. Also ich habe schon für mich gesagt, ich fühle mich noch nicht komplett erwachsen. Ich glaube, dafür fehlt noch ein bisschen was. Ich habe eine kleine Wohnung, ja. Bin, glaube ich, auch schon relativ erwachsen, weiter als andere. Ich meine, ich gebe eine Steuererklärung ab und so ein Scheiß hat alles. Hab einen festen Job, einigermaßen fest. Bin zwar noch im Studium. Bin halt hin und wieder noch kindlich und so. Aber ja, muss halt vieles schon alleine machen. Bin halt bei vielen Sachen alleine und auch auf mich gestellt. Erwachsen, was das? Keine Ahnung, und so ein Scheiß, Alter. Was ist Erwachsensein? Diese Frage ist, glaube ich, eine sehr philosophische Frage. Für manche ist es das rein körperliche Ausgewachsensein. für mich ist es ein Gefühl, so dieses Gefühl, ich bin jetzt komplett selbstständig, ich mache alles alleine und bin komplett quasi nicht mehr auf meine Familien, auf meine Vorfahren angewiesen. Auf meine Vorfahren? Ja, hört sich nochmal auf meine Eltern, auf meine Großeltern, auf, weißt du, so war das jetzt gemeint, auf Tante, Onkel, so, ne? Weil auf deine Frau oder auf deinen Partner bist du immer angewiesen irgendwo. Aber zum Beispiel ein Kollege von mir, der hat jetzt den Meister in der Schornstein, also der ist jetzt Schornsteinfegermeister. Und der zum Beispiel, der Vater, der hat den Beruf gemacht, um die Firma von seinem Vater zu übernehmen. So, der arbeitet momentan bei seinem Vater und da ist der auch auf seinen Vater angewiesen. Das ist dann nochmal eine ganz andere Sache so. Deswegen kann man, finde ich, das so nicht sagen. Wenn du verstehst, wie ich das meine. Ja, stimmt, du hast recht. Meine Schwester ist auch 2, 3 Jahre älter und die macht auch quasi den gleichen Job wie meine Mom, um oben mal den Laden zu übernehmen wahrscheinlich. Siehst du? Krass. Kiff, Alter, das ist ein entspanntes monatliches Gehalt, was du da hast. Ich finde, man ist erst dann, wenn man Kinder hat und die großzieht, erwachsen. Ja, Dennis, das hat eben Basti auch schon gesagt. Aber ich weiß nicht, ob das nur an Kindern hängt. Stell dir mal vor, dann hast du niemals in deinem Leben Kinder. Dann bleibst du immer ein Kind. So, dann bist du nie erwachsen. So, das ist irgendwie... Ich glaube, das ist nicht so der einzige Punkt. Ich glaube, es gibt viele Punkte, die einen so ein bisschen erwachsener werden lassen. Ich glaube zum Beispiel, dass so ein Führerschein gehört dazu, so eine eigene Wohnung gehört dazu, ein fester Job oder eine Berufsausbildung gehört dazu. Ey, jetzt mal ganz im Ernst. Mein Onkel, ja? Der wird jetzt 35, ja? Im Juli, 2 Tage vor mir. Der ist 10 Jahre älter als ich. Wenn ich überlege, dass der auch immer noch zockt, dass der immer noch Animes schaut, dass der immer noch so Actionfiguren sammelt, und der ist 35. Also der ist auch noch nicht erwachsen. Kein Mensch auf dieser Welt ist schon erwachsen. Das ist die Frage, aber wie definiert man halt erwachsen so ein bisschen, ne? Ist man nur nicht erwachsen, wenn man Anime-Figuren sammelt, Animes schaut und Sachen macht, die man eher jüngere Menschen zuschreiben würde als Zielgruppe? Natürlich so, geht der arbeiten, der so dann Wohnung. Dann wäre zum Beispiel ein Gronkh oder so bestimmt auch nicht erwachsen, weil der spielt auch Spiele, die auch Kinder spielen, weißt du? So, und aber das ist ein fucking Businessman, der wahrscheinlich ein eigenes Haus hat und alles. Ne, jetzt ganz so, deswegen sage ich, dieses Wort erwachsen sein und erwachsen allgemein ist so heftig ausdehnbar. Eben, und ich, wie gesagt, was ich eben meinte, diese Meilensteine, Führerschein, Steuern zahlen, also Steuererklärung, Steuern zahlen, erste eigene Wohnung, Berufsausbildung abgeschlossen. Da kommt ja noch einiges zu, ne? Was man noch mal sagen könnte, so erstes Mal eine eigene Versicherung abschließen, die ersten Verträge, die man macht, allein schon, die erst, ne, alles mögliche. Aber Kinder kommen da garantiert auch zu. Heiraten gehört da bestimmt auch noch mal zu. So das erste Mal mit einem Partner zusammen wohnen. Vielleicht auch das erste Mal Geschlechtsverkehr gehört vielleicht auch schon zum Erwachsenwerden irgendwo dazu. Das sind alles so Punkte, die irgendwo... Oder, aber dann sind ja die Jugendlichen heutzutage, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, mit 13 schon erwachsen. Ja, nein, erwachsen. Nein, aber das ist der erste Schritt, den die dann gehen in Richtung Erwachsenwerden. Weißt du, ich meine? 13. Ich weiß, was du meinst, aber da bin ich der Meinung, nicht mit 13, 12, 13 oder so. Ja. So sehe ich das halt. Das ist der erste Schritt und glaub mir, von manchen 14-Jährigen kriegt man erwachsenere Aussagen als von manchen 30-Jährigen. Ja, gut, da sagt, ne? Also das meine ich aber mit... Manche sind mit 18 oder vielleicht auch schon mit 13, wie du auch sagst, ne? Erwachsener als, oder haben, also kommen Erwachsener rüber als Leute mit 25, 30, 40, 50. Digga, no joke, so. Ich kenne Leute, die sind unter 18, die gehen zum Beispiel im Internet mit ihren Daten und so verantwortungsvoller um als viele 30-Jährige und auch als ich. So, ich bin jemand, was ich mit meinen Daten im Internet mache, Leute, alle, hui, hui, hui. Was ihr über mich alles herausfinden könnt und so, Respekt. So, wenn jemand will, dann könnt ihr hier vor der Haustür stehen und wüsste, wo ich wohne, alles. So, wollen wir wetten, dass ich das innerhalb von 5 Minuten rauskriege? Ja, findest du, weil du die E-Mail-Adresse hast, wo meine Rechnungsadresse drin steht. Ja, ich habe kurz überlegt, aber wäre das nicht, würdest du es nicht innerhalb von 5 Minuten rausfinden. Aber in meinen ganzen Streams sind leider so viele Details genannt, dass man es ziemlich genau herausfinden kann, wenn man möchte. So, ich habe zum Beispiel, mein Nachname ist bekannt. Es ist bekannt und so weiter und so fort. Also ich sage, ich kann es nicht alles sagen. Ich würde es jetzt nicht alles raushauen, weil das ist dann, ne? Aber ja, ist, man kann es rausfinden, wenn man will. So, und mit einer Adresse und einem Namen kannst du extrem viel Scheiße bauen. Aber so viel dazu. Ja, okay, dann glaub mir. Oder man lässt sie machen. Ja, ich lasse meine Steuererklärung auch im quasi einreichen, aber ich kann die auch selber einreichen, wenn ich das will. So, das hat mir meine Mama beigebracht. So viel dazu zum Thema unabhängig von Mutter und Vater, ne? Muss aber auch eine 4-Zimmer-Wohnung bezahlen. Ja, okay, aber was kosten bei euch, was sind, wie teuer sind bei euch Mieten? So. Und Dennis schreibt noch, man ist nicht nur, wenn man Kinder hat, sondern wenn man sein Wissen weitergibt. Aber dann wäre zum Beispiel ich auch inzwischen, wäre jetzt auch erwachsen, weil ich gebe mein Wissen unter anderem an euch, aber auch in meinem Beruf gebe ich mein Wissen auch weiter, ne? Ja, ja, aber guck mal, mit den Leuten, mit denen du in deinem Beruf zu tun hast, wie alt sind die? Zwischen 14 und 18, beziehungsweise 20 Jahren, also Jugendliche. Ja, siehst du? Nö, so auch in meinem Stream, ich habe ja auch Zuschauer, die unter 18 sind, auch in dem Alter, 14 bis 18 würde ich jetzt sagen, aber auch Ältere, und klar geben wir irgendwo unser Wissen alle weiter. So, ich lerne von Zuschauern, auch Zuschauer lernen von mir was, whatever, sei es über irgendwelche Meinungen, sei es über irgendwie, weißt du, ganz viele Dinge, die man sich so gegenseitig vermittelt, und trotzdem sind wir ja alle noch nicht, sagen wir alle noch nicht, wir sind fertig erwachsen. Ach, so, ich glaube, das ist so ein bisschen, wie gesagt, ich glaube, das ist auch so ein Gefühl, wo diese ganze Meinungen zu beitragen, ne, dass man dem Gefühl näher kommt. Aber trotzdem, das Endgültige ist, glaube ich, sehr subjektiv, ab wann man sich erwachsen fühlt. Ja. Oder hast du eine andere Meinung dazu? Schwer zu sagen, 1000 bis viel zu teuer. Uff. 1000 Schweizer Franken für eine Wohnung. Wie viel Prozent von deinem Gehalt zahlst du für deine Miete? Auch das ist ja so ein Ding, so. Das ist ja auch. Weißt du, würde ich nicht mit meiner Mutter quasi auch mal darüber gesprochen haben, Mama, so und so viel verdiene ich, in welchem Bereich kann ich mir eine Wohnung leisten? Hätte ich, glaube ich, auch durch Miss- und Irrtum wahrscheinlich herausgefunden und mir wahrscheinlich erstmal eine viel zu teure Wohnung genommen. So, Nebenkostenabrechnung. Digga, meine Nebenkostenabrechnung war falsch. Ich habe dir erstmal meiner Mama gezeigt, Mama, die ist doch falsch, oder? Weil ich selber zu unsicher war, und direkt an den Vermieter zu gehen, weißt du? Also, ich bin in den Sachen zum Beispiel noch nicht erwachsen, weil ich das auch zum Beispiel so, das stimmt doch nicht. Und aber trotzdem so unsicher bin, dass ich nicht direkt an die fremden Menschen gehe, sondern erst an meine Vertraute, an meine Mutter. In dem Moment. Ja, ja, aber das ist menschliches, normales Verhalten, meiner Meinung nach. Ja, aber ist das, also ein erwachsenes Verhalten, kannst auch zum Beispiel sagen, du wirst erwachsen mit, hört sich jetzt hart an, aber mit dem Tod deiner Eltern. Natürlich, weil du dann nicht mehr so viele Leute hast, die dir helfen können. Ne, also und da bist du dann auf dich selber eingestellt, und das ist ja Fakt. Ne, also das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, wo man, also auch so einer dieser Meilensteine, das hört sich dumm an, das als Meilenstein zu erwähnen. Ich weiß, es tut mir leid für alle, die da irgendwie Uff, Kai, das war jetzt ins Fettnäpfchen treten. Ja, aber trotzdem, mit allem sagen wir mal um die 1500 an Miete. What the fuck, Bruder? Du zahlst fast das Dreifache an Miete wie ich. Uff, das ist viel. So, ich zahl knapp 500, ein bisschen mehr. Aber plus halt Internet und Co., ne? Also, ich komm mit allem drum und dran, bin ich, glaube ich, bei so 650 mit Strom, mit allem drum und dran. Aber trotzdem zahlst du immer noch mehr als das Doppelte mit 1500. Heftiger Scheiß. Aber ich habe auch nur eine 2-Zimmer-Wohnung. Du hast eine 4-Zimmer-Wohnung. Muss man auch dazu sagen, ne? 1,5, das ist fast das Geld, was ich im Monat zur Verfügung stehen habe. Du guckst auf die Zeit, ne? Ja, ja, ich sehe, dass wir bei knapp 50 Minuten sind, ja. Okay, na, bei wie viel? Bei bald 50. Ach so, bald 5? Ich hab verstanden, bei 54 Minuten. Ich so, hä, ich bin gerade mal bei 50 Minuten. Ich bin bei 50.03, 50.05, 50.07, 08. Ja gut, dann passt das bei uns beiden. Ich bin da auch ungefähr. Aber jetzt mal ganz im Ernst, Kai. Ja? Dieses Thema, was wir gerade haben, das ist dir bewusst, das kann man nicht in einem Podcast besprechen. Warum denn nicht? Weil erstens du nur bis 2 Stunden Zeit hast. Ja, du hast... Ja, vielleicht machen wir es auch so, dass wir die Podcasts aufnehmen und mal einen Abschluss ziehen und dann noch weiter darüber auf Twitch philosophieren. Ja, das geht quasi natürlich auch. Das Plus immer machen. Wir machen immer so eine kleine Stunde für Spotify und Co., die wir abrunden am Ende und ein kleines Extra-Häppchen und noch ein bisschen mehr Konversation mit dem Chat als extra obendrauf ist doch ganz geil. Ja. Oder vertue ich mich da jetzt? So, ne? Nein, also maximal so eine Stunde. Aber ich weiß nicht, ich glaube, das Thema Erwachsensein oder Erwachsenwerden ist soweit abgehakt, oder? Ja, ja, also wie gesagt, wir sind einfach zu dem Entschluss gekommen, und das ist Fakt, dass kein Mensch ist erwachsen, egal wie alt er ist. So. Kein Mensch ist erwachsen, wir sind alle Kinder. Ja. Wir sind und wir bleiben alle Kinder, und das ist auch gut so. Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch gut so jetzt, aber sei mal ehrlich, Kai. Jeder hat irgendwo was Kindliches. Ey, ja, wir natürlich, sind alle, natürlich. Bis auf Marvin, Bruder. Aber das sage ich, darf ich hier nicht im Podcast sagen. Sind wir alle über 18 fast, und wir benehmen uns manchmal wie 9-Jährige, Alter. Das ist ja so. Wir sind halt teilweise, also es ist halt wirklich so, ganz ehrlich, wenn ich so gucke, wie Zoe und ich manchmal auch einfach nur zueinander sind, ne? Wie wir einfach da rumdancen. Oder Zoe macht im Auto Musik an irgendeinem Lied, was ich, so englische Musik, Popmusik, weißt du? So Mainstream-Radio-Mucke. Und ich bin einfach nicht so derjenige, der das so hört. Und ich bin halt jemand im Auto. Wenn ich Auto fahre, ich sing gern mit. Was macht Kai dann? Einfach auf die Melodie und Text sich erfinden, der einfach irgendeine Scheiße labert. So. Und so. Einfach wirklich so gar nichts passt, aber irgendwie so in Zeit. Ich zerstöre mit Zoe immer jedes Lied, was sie gefühlt hört. Weil ich so irgendwelche richtigen Rotztexte habe. Oh Mann. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, wir sind alle nicht erwachsen. Ich glaube, wir sind alle noch irgendwie... Das ist das, was ich meine. So, du darfst niemals Ramon, dich und mich in einen Raum stecken für 8 Stunden. Junge, da werden alle anderen, die mit in diesem Raum sind, einfach nur behindert im Kopf. Und wenn du dann noch Maxi dazu packst, Bruder, dann ist vorbei. Na, du musst dann noch Leon dazu packen, Digga, dann ist endgültig. Ja, gut. Weil dann, ich sag nur euer Gamescom-Treffen, ne? Bruder, ich glaub, die Details will ich nicht erzählen. Digga, du, ey, ohne Scheiß, ich müsste hier mal ein paar Kameras installieren, wie Zoe und ich einfach teilweise zueinander sind. Ja, Alter, das ist jetzt so ein Thema, Bruder, da, sei vorsichtig damit. Nein, das müssten mal Menschen sehen. Das ja, ist einfach Online-Kameras, Tag und Nacht bitte, auch in eurem Schlafzimmer. Nein, es wird niemals gemacht, das wird auch nie passieren, aber es wäre ziemlich witzig in manchen Situationen. Hast du wahrscheinlich schon. In manchen Situationen wäre es witzig, Videos davon zu haben. So, wenn man sich komplett aus dem Bett hängt, nur die Füße noch im Bett hat, um nicht aufzustehen, aber den Fernseher noch kurz auszumachen, weil man die Fernbedienung nicht immer anders liegen hat. Wow. Solche Momente, so, wo dann eine Zoe quasi komplett im Strecken ist, aber okay. Du wohnst alleine, zahlst für eine Bruder, kannst du mir erzählen, wofür man alleine eine 4-Zimmer-Wohnung braucht? Okay, da so, frage also ich mich aber auch gerade. Also 2,5 kannst du mir alleine erzählen. Ein halbes Zimmer, ohne Scheiß, ich hab hier keine Kammer. Ich werde nie wieder in eine Wohnung ziehen, die keine Kammer hat. Das war ein Riesenfehler. Weil du einfach immer diesen scheiß Staubsauger siehst und nicht so einen Platz hast, wo du mal die ganze Scheiße wegräumen kannst. Weißt du, was ich meine? Und das nervt mich Todes. Glaube ich dir. Ich habe meinen Staubsauger, Staubsauger haben wir in der Küche stehen. Oh. Aber es stört halt, der ist halt hinter das der Sitzecke. Das habe ich noch nie gehört so. Ja, wir haben so eine Sitzecke, die halt so ein bisschen abgerückt ist. Nur da ist so ein 60, 70, 80 Zentimeter Platz, sag ich mal. Oh, so ist das ungefähr. Und da stehen halt Staubsauger, da steht unser Wassereimer. Aber da sind zum Beispiel unsere Pfandflaschen und so. Mhm. Schlafzimmer, Wohnzimmer, Gamingzimmer und Kleiderzimmer. LOL. Er lebt den Traum. Also ich glaube. Schlafzimmer, Wohnzimmer. Gamingzimmer und Kleiderzimmer. Uff, das ist nice. Warum hast du dir nicht direkt so ein Haus wie Montana Black geholt? Okay, aber ich glaube, wir sind für den Podcast für die erste Folge an ein Ende gekommen. Knapp 56 Minuten ist doch völlig in Ordnung, wa? Und ich glaube, wir beenden jetzt auch an dieser Stelle gleich die Aufnahme. Ich würde jetzt sagen, Leute, danke für alle, die bis dahin und bis hier uns zugehört haben. Schaut gern auf den Social Media Sachen vorbei. Ja. Auf Instagram Basti199. Followt mir alle. Lol, Kai Daimos überall, lol, was geht? Okay, und dann würde ich sagen, beenden wir die Aufnahme für Spotify jetzt. Jupp. Yep.